las tardes de los miércoles en el aula 89 a partir de las 7 y cuarto. Buenas tardes. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial en Donde Lenguas, una invitada que viene de Alemania, de una pequeña ciudad llamada Leipzig. Es intérprete y trabaja en el IALT de la Universidad de Leipzig. Su nombre es Anne-Kathrin Ende. A continuación voy a seguir realizando esta entrevista en alemán y espero que puedan disfrutar de esta agradable compañía. Schönen guten Tag. Wir haben heute zu Gast hier bei uns in Donde Lenguas. Frau Anne-Kathrin Ende ist Dozentin an der Universität Leipzig, arbeitet am IALT und sie ist auch eine freiberufliche Dolmetscherin. Seine Arbeitssprachen sind Französisch und Englisch. Herzlich willkommen. Vielen Dank, guten Abend. Guten Abend. Es ist wirklich für uns sehr schön, Sie hier zu haben und über Dolmetschen, über dieses Beruf zu sprechen, über eine, wahrscheinlich auch eine Leidenschaft, die wie für alle Dolmetscher, ne, ist. Was für eine Beziehung haben Sie mit dem Dolmetschen? Das ist eigentlich mein Traumberuf, muss ich sagen. Wenn ich heute noch mal wählen könnte, würde ich exakt noch mal dieses Studium machen und Dolmetschen studieren, weil dieses Studium verbindet sehr, sehr viele interessante Sachen und auch dieser Beruf verbindet sehr viele interessante Sachen. Man ist sehr viel unterwegs, man ist sehr viel auf Reisen in anderen Städten, aber auch in anderen Ländern. Man arbeitet mit verschiedenen Sprachen, mal in kleinen, mal in großen Konferenzteams. Man arbeitet immer wieder mit anderen Kollegen, immer wieder mit anderen Menschen und immer wieder in anderen Situationen. Das kann vom Bau über Medizin, über Aufsichtsratssitzungen bis Gericht gehen. Also das ist eine sehr große Palette. Und das Spannende an dem Beruf ist, dass man eigentlich immer wieder neu lernen muss. Also es ist ein lebenslanges Lernen, wenn man so will. Und das macht den Beruf unglaublich aufregend. Er erfordert natürlich auch die Bereitschaft, immer wieder sich in neue Gebiete einzuarbeiten, zu reisen, sehr spontan zu sein. Manche Dolmetschaufträge kommen von heute auf morgen. Wenn zum Beispiel ein Kollege ausgefallen ist, dann heißt es, kannst du morgen nach Frankfurt oder sonst wo hinfahren, diese Konferenz mitmachen. Also Spontanität sollte man mitbringen und gesunde Neugier. Und wir sprechen ein bisschen über gesunde Neugier jetzt. Dolmetscher, wir kennen dieses Beruf, dieses uralte Beruf, kann man auch sagen, weil schon in den 15. Jahrhundert die ersten Reisen von Kolumbus nach Amerika, da hat man auch die Arbeit und die Leistung von einem Dolmetscher gebraucht. Von damals bis heute haben sich die Sachen wirklich viel geändert. Wie ist die Arbeitslage in Deutschland? Lohnt sich immer noch, als Dolmetscher tätig zu sein? Also es lohnt sich auf jeden Fall. Der Markt hat sich natürlich verändert, auch was die Sprachenvielfalt angeht. Ich glaube, das ist ähnlich wie in Spanien, ich weiß es nicht. Aber es hat sich sehr verkürzt. Das heißt, dass hauptsächlich Englisch nachgefragt wird. Aber auch andere Sprachen, das kommt auf die Region an, in der man arbeitet, aber Spanisch, Französisch, Russisch oder auch Polnisch und Tschechisch sind bei uns Arbeitssprachen, die nachgefragt werden. Was sich verändert hat, was ich höre von Kollegen, die schon sehr lange auf dem Markt sind, ich arbeite erst seit 10 Jahren als Konferenzdolmetscherin, aber von älteren Kollegen, die schon seit den 70er Jahren oder 80er Jahren auf dem Markt sind, ist, dass die Konferenzen sehr, sehr viel fachlicher werden. sodass man als Dolmetscher viel mehr gefordert ist. Dass sich natürlich die Arbeitsbedingungen verschlechtert haben, höre ich immer wieder von Kollegen, dass man zum Beispiel nicht mehr erste Klasse reisen darf, was früher der Fall war. Oder was weiß ich, dass man zum Beispiel immer um sein Gehalt verhandeln muss. Früher war man als Dolmetscher, sagen mir die Kollegen, höher angesehen. Das kommt drauf an. Wir haben in Deutschland verschiedene Märkte. Wir teilen das eigentlich ein in A-, B- und C-Markt. Und Dolmetschen ist bei uns in Deutschland kein geschützter Beruf. Jeder kann sich Dolmetscher nennen, was dazu führt, dass auch viele Leute ihre Leistungen anbieten, die gar keine Dolmetscher sind und natürlich zu geringen Preisen arbeiten, geringeren Preisen. Und das hat sich auch verändert. Das war früher wohl nicht so der Fall. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr attraktiver Beruf mit der richtigen Sprachkombination natürlich. Und es gibt nach wie vor viele Aufträge und es gibt viele Festanstellungen auch für Dolmetscher. Wir machen an unserem Institut alle 4 Jahre eine Absolventenbefragung. Das heißt, wir fragen immer die Absolventen der vergangenen 4 Jahre, wann sie eine Anstellung gefunden haben, wo sie arbeiten, ob sie in dem Beruf arbeiten, den sie studiert haben. Und wir sehen immer wieder, dass über 90% eine Anstellung finden oder freiberuflich arbeiten. Derzeit läuft gerade eine große SUTI-Umfrage. SUTI ist ja ein internationaler Verband der Universitäten, die Dolmetscher ausbilden. Und da werden an allen SUTI-Instituten die Absolventen befragt nach ihren beruflichen Chancen, ob sie in dem Beruf arbeiten, wie viel Geld sie verdienen, wann sie die Anstellung gefunden haben. Derzeit haben sich schon 1.800 Absolventen an der Umfrage beteiligt. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse. Denn das hilft uns ja auch immer wieder als Ausbilder, unsere Lehre anzupassen an die Erfordernisse des Marktes, der sich stets wandelt. Was sich noch geändert hat auf dem Markt, ist das Englisch, wenn man Englisch in der Sprachkombination hat, dass es kein Hochenglisch mehr gibt. Früher hatten wir in der Ausbildung einen Muttersprachler für britisches Englisch und einen für amerikanisches Englisch. Das hat sich gewandelt. Jetzt unterrichten wir Global English, wenn Sie so wollen. Das ist ein vereinfachtes Englisch. Vom Global English gibt es so ein Wörterbuch, das umfasst 1500 Wörter. Man sagt, das ist der Grundwortschatz, mit dem man kommunizieren kann. Das erlebt man auch immer wieder auf Konferenzen, dass die Leute eben ein sehr rudimentäres Englisch sprechen. Und das ist das, was wir auch in der Ausbildung vermitteln, nämlich einfaches Englisch zu sprechen und mangelhaftes Englisch zu verstehen. Es wäre gut, dass so etwas Ähnliches für Deutsch geben würde. Meine Studenten hier würden ganz dankbar sein, nämlich die haben viele Probleme mit der deutschen Sprache. Und das sind nicht nur meine Studenten, sondern allgemein die Dolmetscher, die in englischer Kabine auch arbeiten, sagen, sie hätten Probleme mit der Satzstellung in der deutschen Sprache. Das ist eine sehr bürokratische oder technokratische Sprache. Und ja, und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, vom Deutschen zum Beispiel ins Englische und ins Spanische zu dolmetschen. Wäre es möglich, dass man auch so 1500... Ich fürchte, das funktioniert nicht für das Deutsche. Leider nicht. Ich weiß, dass Deutsch eine sehr schwere Sprache ist und dass wir sehr viel substantivieren, was in anderen Sprachen nicht der Fall ist. Also bei uns gibt es ja unglaublich lange Komposita oder Genitivkonstruktionen und Spanisch ist nicht meine Arbeitssprache. Ich kann dazu leider nichts sagen. Aber im Englischen ist es so, wenn ich vom Deutschen ins Englische dolmetsche, ist es ganz furchtbar, weil wir im Deutschen das Verb am Satzende kommt und die Sätze können sehr, sehr lang sein im Deutschen und das ist für simultane Arbeiten sehr schwer. Das Deutsch erlebt aber wie jede Sprache ja auch eine Wandlung und ich erlebe das auch bei meinen Studenten, dass sie sehr große Probleme mit Deutsch haben. Ich glaube, das ist nicht nur Leute, die Deutsch als Fremdsprache lernen, sondern selbst deutsche Muttersprachler haben sehr große Probleme mit Deutsch, da das Deutsche sehr stark vom Englischen beeinflusst wird und sehr viele Wörter übernommen werden oder Ausdrücke übernommen werden und dann von den Studenten gebraucht werden, im Glauben, es ist Deutsch, es ist aber kein Deutsch. Zum Beispiel Sinn machen. Viele Studenten sagen, das macht Sinn, das ist kein Deutsch. Es ist aus dem Englischen eine Übersetzung. Ja. Es ergibt Sinn, wird es im Deutschen heißen. Und viele solche Sachen infiltrieren die deutsche Sprache. Wir sehen das auch immer wieder an unseren Eignungstests. An unserem Institut gibt es Eignungstests, dass viele Deutsche im deutschen Teil durchfallen und gar nicht im Englischen oder Spanischen. Den bestehen sie sehr gut, aber der deutsche Teil ist der, der die meisten Probleme bereitet. Ja, wir haben das auch gestern bei uns im Unterricht auch erlebt, ne, mit einer deutschen Studentin. Ne? Und deutsche Studenten machen Grammatikfehler, ne, wenn man vom Spanischen ins Deutsche dolmetscht. Diese Leidenschaft, das Dolmetschen. Wir haben gerade das gesagt, dass in den 70er, 80er Jahren das Dolmetschen, der Dolmetscher, die Dolmetscherin als Fachmann oder Fachfrau gut anerkannt war. Heutzutage arbeiten wir zu Dumpingpreise praktisch. Hier in Spanien, der Markt ist wirklich manchmal auch in manchen Regionen, die Preise sind wirklich lächerlich. Man kann für solche Preise kann man praktisch auch gar nicht mehr arbeiten. Deshalb frage ich, ob in der Zukunft wirklich sich lohnt, immer noch Fakultäten haben, wo man Dolmetschen lernen kann. Oder vielleicht wird das mehr so privat unterrichten, vielleicht in Akademien, Instituten oder Privatunternehmen, weil das mehr wahrscheinlich mit einer Tätigkeit zu tun hat, die nicht zum Beispiel in einer Universität gelernt werden müsste oder sollte. Wie sieht es denn eigentlich aus jetzt, das Dolmetschen als eine Disziplin in der Universität? Das gibt ja schon seit langem und immer wieder die Diskussion, gehört das Dolmetschen an eine Universität oder an eine Fachhochschule? Es ist ja ein sehr praktischer Beruf, was sich auch in der Ausbildung widerspiegelt. Die Ausbildung enthält sehr viele praktische Aspekte. Dennoch gibt es ja aber auch die Dolmetschwissenschaft und das nicht für umsonst, denn es gibt sehr viele Aspekte im Bereich des Dolmetschens, die durchaus Forschung und Wissenschaft erfordern. Ich selbst habe im letzten Jahr im November an einer Studie teilgenommen, die Dolmetscher zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Hirnforschung initiiert haben, wo man versuchen wollte, Einblicke, wie man das so gern nennt, in die Blackbox zu bekommen. Was passiert eigentlich im Kopf von Dolmetschern? Reagieren die in bestimmten Situationen anders? Können die wirklich Multitasking, also mehrere Dinge gleichzeitig machen? Man hat dann versucht, und man hat Hirnströme gemessen mit EEG und MRT und so weiter von Dolmetschern und forscht dann und untersucht es mit anderen Berufsgruppen. Das ist zum Beispiel ein Teil der Forschung, aber es gibt noch viele andere Forschungsbereiche in der Dolmetschwissenschaft. Wir haben jetzt zusammen mit Professor Sinner von der spanischen Abteilung an unserer Universität ein neues Projekt ins Leben gerufen. Das heißt Oral History. Das ist ein Begriff aus der Soziologie oder ein Forschungsfeld aus der Soziologie. Ich arbeite da mit ihm zusammen und wir wollen in diesem Bereich Geschichten von Dolmetschern aufzeichnen, die in den 60er, 70er, 80er Jahren gearbeitet und gelehrt haben. Und das nicht als Interview, sondern wie das in der Oral History eigentlich das Anliegen ist, die Leute erzählen lassen und so auch rausfinden, was hat sich wie geändert. Wie war der Markt damals? Wie haben die gearbeitet? Es gibt ein sehr schönes Buch im Deutschen von einem Dolmetscher, der für die DDR-Regierung gearbeitet hat. Das heißt Diener vieler Herren und er beschreibt da seine Aufgaben, für wen er wie gedolmetscht hat. Und das ist sehr interessant für uns, das aus heutiger Perspektive zu lesen und auch zu sehen, was hat sich geändert, welche Anforderungen sind heute da. Ein Punkt, der sich zum Beispiel noch verändert hat, ist, dass heutzutage sehr viel mehr simultan gedolmetscht wird als konsekutiv. Früher war das Konsekutive das Vorherrschende, macht man heute nicht mehr, braucht viel zu viel Zeit. Auch das Simultandolmetschen ist eine Disziplin oder ein Gebiet, auf dem man sehr viel forschen kann, Forschung betreiben kann, was auch gemacht wird. Also ich denke schon, dass das Dolmetschen und die Dolmetschwissenschaft ihre Berechtigung an der Universität hat. Hier bei uns in der Abteilung hat bis September unser Kollege, der ist jetzt leider in Pension, Jesus Baigorri, gearbeitet. Er ist Historiker und hat viel in diesem Gebiet der Geschichte des Dolmetschen geforscht, von den Nürnberger Prozess und so weiter bis heute. Und das ist wirklich sehr interessant, weil da gibt es verschiedene Geschichten, ne? Erlebnisse, Erfahrungen von den verschiedenen Dolmetscher, die natürlich uns helfen können, um dieses Beruf besser zu verstehen. Mhm. Er hat sich viel, ne? Sie haben gerade die Black Box von Shannon and Weaver erläutert. Wahrscheinlich müssen wir doch einige Fortschritte machen. Wir müssen den Dolmetscher auch langsam nicht mehr als eine Maschine, als eine Maschinerie sehen, sondern mehr als ein komplexes Wesen, ne? Organ sogar, würde ich sagen, wo sich da verschiedene Prozesse stattfinden und dass es wirklich viel komplizierter ist. Wir haben eben beim Kaffeetrinken auch darüber gesprochen, wie wichtig auch körperlich und auch dieses andere Aspekt, dieses mentale Aspekt, das auch mit den verschiedenen Emotionen, Intuitionen zu tun hat. Wenn das auch nicht stimmt, dann funktioniert die ganze Maschinerie auch nicht, ne? Also wir reden auch von Menschen, und das ist auch ein wichtiger Aspekt in der Forschung des Dolmetschen. Und da komme ich zum manchmal das Thema. Inwiefern muss sich ein Dolmetscher irgendwie mitempfinden, was in einer kommunikativen Situation stattfindet? Wie neutral kann oder muss ein Dolmetscher sein, ne? Also als Dolmetscher sollte man natürlich immer absolut neutral sein. Das ist so das oberste Prinzip. Das fällt zugegebenermaßen manchmal sehr schwer. Ich erinnere mich an eine Situation auf einem Polizeirevier, wo ein Opfer eine Aussage gemacht hat. Sie war Opfer einer versuchten Vergewaltigung, und es war natürlich sehr, sehr emotional. Und auch als Dolmetscher kann man sich da nicht völlig raushalten. Man spürt schon Emotionen. Man kann, und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Oder es gibt aber auch andere Situationen, zum Beispiel, wenn, ich denke an Aufsichtsratssitzungen. An Aufsichtsratssitzungen ist es so, da sitzt der Aufsichtsrat und der Vorstand zusammen. Dann wird häufig der Vorstand rausgeschickt, weil der Aufsichtsrat was zu besprechen hat. Zum Beispiel, wer wird als nächstes gefeuert? Und dann besprechen die das, und dann kommt der Vorstand rein, und man weiß das ja als Dolmetscher, wer ist jetzt dran, aber das wird nicht offen gesagt. Man hat da schon einen gewissen Zwiespalt, ne? Man weiß ganz genau, denjenigen trifft es gleich, aber es wird ihm nicht gesagt, er wird noch hingehalten, ihm wird irgendwas anderes erzählt, und man muss da schon manchmal damit ankämpfen. Das Gleiche gilt für Gerichtsprozesse. Ich arbeite nicht mehr für Gericht, aber bei Kollegen, die das noch sehr regelmäßig tun, die berichten das immer wieder, dass es auch vor Gericht Verhandlungen gibt, die sehr, sehr emotional sind. Zum Beispiel Kindesmissbrauch. Meine Kollegin hatte eine Verhandlung zum Kindesmissbrauch. Und die Richter, die Anwälte, die haben Anspruch auf psychologische Betreuung. Dolmetscher nicht. Die müssen sich ihren Psychologen dann selber suchen, wenn sie psychologische Betreuung brauchen bei solchen hochemotionalen Geschichten. Und das ist ein großes Thema. Ja, ich glaube, das ist ein großes Thema, und da wurde auch nicht viel geforscht. Noch nicht. Ich habe gute Freunde im Europaparlament, die Probleme haben, psychische Probleme, und viele von denen konnten sogar nicht mehr in der Kabine. Die hatten richtig kollabiert. Die konnten nicht mehr in der Kabine sitzen. Die hatten die Kraft nicht mehr dafür, ne? Mhm. Und das sind Sachen, die muss man ernst nehmen. Ich glaube, weil ein Dolmetscher heutzutage steht unter viel Druck. Sehr großer Druck, und als Dolmetscher rede ich ja immer in der Ich-Form. Ich bin ja die Person, ich bin ja der Sprecher. Das heißt, das geht mir ja auch viel näher, weil ich mich in die Person reinversetzen muss immer. Ich glaube, das ist das, was noch diesen zusätzlichen Druck aufbaut. Mhm. Ja, und wie lange bleiben Sie jetzt noch hier in Salamanca? Ich bleibe noch bis Samstag früh. Ich fahre sehr früh ab. Ich hatte hier eine Woche Zeit, die wunderschöne Stadt und die Universität kennenzulernen. Leider und regnet es jetzt. Leider, bei uns zu Hause ist es viel wärmer, 25 Grad und Sonnenschein. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber es war eine sehr schöne Erfahrung. Mhm. Vielen Dank dafür. Auch für die nette Betreuung, für den netten Empfang. Und ich freue mich natürlich drauf, gerne wiederzukommen. Ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken, dass Sie auch unsere Universität gewählt haben, Salamanca, dass wir zusammen arbeiten können. Morgen haben wir wieder einen schönen Tag vor uns. Wir werden auch im Unterricht noch ein paar Sachen unternehmen. Und die Studenten freuen sich, weil es ist immer frische Luft, wenn jemand von Leipzig zum Beispiel kommt und wir die Möglichkeit haben, auch über Deutschland, über die Berufslage der Dolmetscherinnen und Dolmetscher in Deutschland zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns sind, dass Sie auch hier Ihren Beitrag geleistet haben. Und ich möchte mich auch bei allen Zuhörern bedanken und ich hoffe, dass Sie auch nächste Woche wieder unseren Sender wählen. Muchas gracias por elegir Donde Lenguas. Hasta la semana que viene.